Ich schreibe meine Plug auf Twitter an, ja, vertrau mir, mein Love. Glaube mir, ich werde dich von der Straße holen, sie sind bereit für die Shit, sind bereit für die Shit. Und ich fahre durch Berlin, durch Paris, durch Madrid. Ich schreibe meine Plug auf Twitter an, ja, vertrau mir, mein Love. Glaube mir, ich werde dich von der Straße holen, sie sind bereit für die Shit, sind bereit für die Shit. Und ich fahre durch Berlin, durch Paris, durch Madrid. Es ist 5:30 Uhr morgens und ich merke, ich hab verschlafen. Denn ich weiß, es kostet Zeit, die ganze Welt zu versklaven. Und ich muss es so sagen, ich fühl mich leicht unterfordert. Hänge meistens am Corner, schau die Reifen am Sportwagen. Ich muss schnell sein, Bitch, mein Leben ist deine Ziel. Gerade deins, eine vielbefahrene Spielstraße. In meinem Garten sind Zierpflanzen, in meinem Garten sind Tierrassen. Die hast du noch nie gesehen in deinem Leben, aber macht nichts. Ich schreibe meine Plug auf Twitter an, ja, vertrau mir. Glaube mir, ich werde dich von der Straße holen, sie sind bereit für die Shit, sind bereit für die Shit. Und ich fahre durch Berlin, durch Paris, durch Madrid. Ich schreibe meine Plug auf Twitter an, ja, vertrau mir, mein Love. Glaube mir, ich werde dich von der Straße holen, sie sind bereit für die Shit, sind bereit für die Shit. Und ich fahre durch Berlin, durch Paris, durch Madrid. Wer ist cool? Ich schepper Jochens weg, du Bitch. Kauf meine Line, schreibe sich von alleine, als wäre ich Rita Kim, Korn, Melon, Juicy Gay. Wir sind Jungtalente, 90% vom Rest Untermenschen. Vom vollendeter Pimp-Shit, fuck die Menschheit mich ab. Kaufe ich mir eine Insel, Workaholic Flow. Kein Schlaf dieser Tage, ich bin 25 Jahre, also beste Zeit für ich Business. Ich schreibe meine Flag auf Twitter an, ja, vertrau mir, mein Love. Glaube mir, ich werde dich von der Straße holen, sie sind bereit für die Shit, sind bereit für die Shit. Und ich fahre durch Berlin, durch Paris, durch Madrid. Ich schreibe meine Plug auf Twitter an, ja, vertrau mir, mein Love. Glaube mir, ich werde dich von der Straße holen, sie sind bereit für die Shit, sind bereit für die Shit. Und ich fahre durch Berlin, durch Paris, durch Madrid.